Bühne frei, Saallicht aus, Ouvertüre, brüllt Henry. Sie spielen wie eine Feuerwehrkapelle. Wenn Sie zu schnell bei meinem Lied vom Kommissar Kamitschew sind, When the electromagnetic of the he-male meets the electromagnetic of the female, bin ich erledigt. Ich schaff's nicht, sag ich. Don gibt mir sein Taschentuch, meine Hände sind jetzt heiß und triefend. Auftritt der drei Kommissare. Nach ihrem Hail-Bibinski-Lied muss ich raus. Ich bin nicht ich und ich, die nicht ich bin, höre Applaus, höre mich in den Applaus hineinsprechen, höre Lachen, höre mich singen und widersprechen. Sehe Amici, erkenne Uniform des Oberkommissars, sehe Notlicht hoch oben im Rang, dann hinter der Dekoration lila, sie reißt Mantel herunter, zerrt Abendkleid hoch, ratsch, der Reißverschluss, kalter Lederlappen ins Gesicht, wieder raus. Kurz vor Aktschluss muss ein Sektkorken springen, muss Pop machen. Ein von Henry hinter der Bühne produziertes Pop. Es misslingt, Pop zu spät, poppt Minuten, nachdem die Flasche geöffnet, ins Liebesduett hinein. Das Publikum kichert nachsichtig, ist wieder still. Im Jacques-Monolog an der Rampe stehend, vom Scheinwerferlicht geblendet, Horizont verlierend, glaube ich, zu schwingen, zu pendeln zwischen Schnürboden und Bühne. Der Vorhang rauscht 2 Zentimeter von meinem Gesicht vorüber. Sei es schon da. Jesus Christ, bellt er. Das Publikum ist eine Wucht, wenn der zweite Teil so läuft. Amici stößt mich an, sagt, na Kraut, was habe ich gesagt? Lila reibt mich ab wie einen Hund, der aus dem Regen kommt. Gibt mir Tee, Marlenes Brausetabletten, Gurgelwasser, Halsbonbon. Zieht mich an, setzt Mütze auf. Die Klingeln scheppern im Saal, einmal, zweimal, dreimal. Henry brüllt Bühne frei, Saallicht aus, Vorhang. Geteilt die Bühne, rechts Hotelzimmer, Dekoration, links Telefonzelle. Rechts Amici, links ich. Der auf Telefonzelle gerichtete Scheinwerfer geht nach Beendigung meiner Szene aus. Ein anderer blendet auf, zeigt Amici, der das Silk Stockings Titellied singt. Nach erster Strophe zittert der Prospekt hinter ihm, schwebt hoch, bleibt hoch, gibt Bühnenarbeiter frei, der an eine Leiter gelehnt Bier trinkt. Das Publikum schreit. Amici weiß nicht warum, fast an Hose, singt weiter, Prospekt knallt zurück, Henrys Stimme, wer war der Idiot? 2 Stunden später klatschen sie durchs Finale, das noch immer wie ein Scharmützel abläuft, rufen Bravo, rufen Hildegard, rufen Don, klatschen rhythmisch, klatschen wie beim Gospel-Singing, pfeifen die Lieder, rufen Kaufmann und Porter. Der Eiserne knirscht herunter. Wir stehen auf der Bühne, jeder schüttelt jeden, küsst, ruft, lacht, weint. Die Ballettmädchen hängen wie ein Knäuel, wie Fußballmannschaft nach Tor vor Halbzeit. Sei strahlt, rennt auf mich zu, schreit. Wenn man deine Lache nicht bis unters Dach gehört hätte, wäre keinem die Sache mit dem Prospekt aufgefallen. Alles wird. Kaufmann kommt in die Garderobe, er legt seine langen Arme um mich. Es dauert einige Zeit, bis ich begreife, dass er Deutsch spricht. Du warst ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet, sagt er. Sie können Deutsch, murmle ich hirnrissig. Er blinzelt, grinst, als geniere er sich, setzt sich auf die Tischkante, faltet Beine über und untereinander, wickelt sie wie Gardinenschnüre. Wir haben ein paar Längen, 2 Ballettnummern müssen raus, den Schluss muss ich umschreiben, das Finale neu stellen, aber wenn du in New York so bist wie heute, bin ich zufrieden. Marlene kommt, flüstert, fabelhaft, fabelhaft. Sie umarmt Kaufmann, der noch immer auf seine Schuhe blickend auf der Tischkante sitzt. Carol Reiter steht im Gang. Ich freue mich, dass du in meiner Heimatstadt deinen ersten großen Theatererfolg haben konntest. Ich versuche in seinem Gesicht Unsicherheit zu entdecken, aber es bleibt gelassen und freudig. Er hatte abgeraten, Verzögerungen, Schwierigkeiten, keine Katastrophe, nur bin ich dagegen, dass du zu lange an einem Platz bleibst, gerade während der nächsten Jahre, auch aus gesundheitlichen Gründen. Wenn du es unbedingt spielen möchtest, dann musst du mit Widerständen und Enttäuschungen rechnen, nicht so sehr beruflich als privat und finanziell. Noel Coward küsst meine Stirn, sagt, guter Gott, ich war aufgeregt, als wäre es meine eigene Premiere. Der Monolog vor der Pause ist prächtig, einfach prächtig. Ich höre, die Show kostet eine halbe Million Dollar. Wieso hast du dann Kostüme, die meine Putzfrau nicht tragen würde? Die Kostümbildnerin lehnt an der Tür, sagt, es wird alles werden. Das möchte ich auch hoffen, schnippt Noel Coward. Aber lass dir nichts einreden, du warst bezaubernd. Dein erster Auftritt ist nicht genügend vorbereitet, das muss geändert werden. Aber bevor du nach New York kommst, werden sie sowieso noch alles umschreiben. Guter Gott, wie ich das alles kenne. Um 13:30 sitzen wir in meinem Hotelzimmer. Marlene, Porter, Kaufmann, Ernie, Sai, Amici und ich. Noel Coward ist mit dem letzten Zug nach New York zurückgefahren. Arthur kommt mit den ersten Zeitungen angerannt. Seht euch das an, schreit er. Sai liest vor, Hildegard Neff schlüpft in die Schuhe der Garbo und läuft mit ihnen davon. Beginnt die erste. Großer Erfolg für Führ und Martin, Kaufmann und Porter, Neff und Amici. Endet die zweite. Die Arbeit kann beginnen, sagt Cole Porter und lächelt wie jemand, dem sämtliche Höllenfahrten vertraut. Zierlich schmal sitzt er im Sessel, gerade und still, als erwarte er die Rüge einer Gouvernante, die Korrektur eines Haltungsfehlers. Cole Porter ist reich, ist erfolgreich. Er zeigt ihn nicht vor, er legt ihn nicht dar, weder den Reichtum noch den Erfolg. Er unterwirft sich den um vieles jüngeren Produzenten, ihren Forderungen, ihren Ansprüchen. Er arbeitet, als stünde täglich aufs Neue seine Existenz auf dem Spiel, als müsse er sich beweisen als Komponist, als Textdichter, als zuverlässiger Mitarbeiter. Nichts deutet darauf hin, dass Silk Stockings seine 25. Broadway-Show ist und dass fast jedes seiner Lieder ein Welterfolg. Amici nippt an seinem Bourbon, sagt, besser konnte es doch nicht laufen, von einigen Unebenheiten abgesehen. In New York warten sie auf unseren Scalp, sagt es sei. Die Show braucht mehr Pep. Es ist ein Theaterstück mit Musik, kein Musical, sagt Marlene. Und gerade das ist der Reiz. Ernie, noch immer in die Kritiken vertieft, raunzt, wie dem auch sei, die 4,5 Wochen bis New York brauchen wir dringendst. Wann probieren wir eigentlich, wenn wir 8 Vorstellungen in der Woche spielen? Ich meine, mittwochs und Samstag haben wir Matineen. Die fallen doch wahrscheinlich als Probetage aus, sage ich. Sie sehen auf. Enttäuschte Lehrer, die ihren Musterschüler beim Abschreiben erwischt haben. Kind, sagt Porter, du weißt offenbar nicht, dass der Tag ab jetzt 48 Stunden hat. Ernie reckt sich, sagt, lasst uns noch einmal schlafen, bevor es abgeschafft wird. Wann ist Probe? 9:00, sagt Kaufmann. Marlene, Amici und ich bleiben allein. Was um alles in der Welt wollen die noch ändern, frage ich. Alles, sagt Amici und trinkt das letzte Drittel seiner Bourbonflasche in kleinem Glas. Schlückchen für Schlückchen, Leitungswasser nachschüttend. 15. Januar. New York wurde wieder verschoben. Ende Januar gehen wir nach Detroit. Es ist die längste Out-of-Town vor New York Spiel- und Probezeit, die eine Broadway-Produktion erlebt hat. Sai hingegen schwört, dass komme, was da wolle, Erdbeben, Sinnflut, Seuche ausgenommen, die New Yorker Premiere am 24. Februar um 8:30 Uhr abends beginnen würde. 24. Februar. Um 1 ist Generalprobe mit Stops, mit Wiederholungen. Es gibt keinen Krach. Schlechtes Zeichen. Lila hat mir ein Steak gebracht. In der Mitte ist es rot, blutig, das Blut läuft auf den Teller. Du musst es essen, sagt Lila, weiß, dass ich es nicht essen werde. Nimmt den Teller, geht auf den Gang. Das Licht ist aus, ich versuche zu schlafen. Entspanne linkes Bein, rechtes Bein, jeder Gedanke, der kommt, hat bis später Zeit. Bei später schnürt's den Magen zusammen. Ein Nerv klopft im Oberkiefer. Hinter den Augen wird's grell, groß und hohl der Bauch, drückt gegen das Herz. Mit dem Daumennagel schabe ich auf Zeigefingernagel herum. Auf dem Schminktisch liegen Telegramme, haufenweise. Lila hat sie geöffnet. Das oberste ist von Käthe Dorsch. Dass sie sich an mich erinnert, Lichtjahre seit damals am Attersee. Lila sagt, alle, die am Broadway spielen, haben telegrafiert, sogar die Bankhead. Don geht in seine Garderobe. Ich weiß, dass er Angst hat. Eine Zigarette werde ich noch rauchen, eine einzige. Man erstickt hier, nicht mal ein Fenster hat sie die Garderobe. Ronny kommt, kämmt meine Haare, fummelt mit dem Eisen. Wir sprechen nicht. Lila ist grau, sogar die Augen sind grau. Don singt sich ein, O mia bella Napoli. Warum erwürgt ihn keiner, murmelt Ronny. Halt die Klappe, rufe ich. Deutschland, Deutschland, über alles. Perls durch zwei Türen, dann steht er hinter mir, Zigarettenspitze im Mund. Sagt, was immer passiert, Kraut. Henry geht von Tür zu Tür, sagt, halbe Stunde. Heute kein Lautsprecher. Sai ist da im Smoking, Ernie auch. Sai sagt, das ist es also. Ernie knüpft seine Jacke auf und zu, sie gehen. Porter setzt sich auf Lilas Hocker, steht wieder auf, sagt ja, schließt behutsam die Tür. Es ist vollkommen still. Es ist, als läge ich in einem Operationssaal, angeschnallt zur Operation vorbereitet. Ärzte, Schwestern weg. Meine Uniform habe ich an. Es gibt nichts mehr zu tun. Jemand reißt die Tür auf, bin von Life Magazine, soll Titelfoto machen, Gesicht vor Premiere, Spannung. Raus, zischt Lila, raus. Einer ruft im Gang, die Trumen sind drin und Skuras. Im Foyer sieht's aus wie bei Tiffany. Ich fange an zu wackeln, von unten rauf, Füße, Knie, Wirbelsäule, Kopf, Kinn, wackle, kann nicht aufhören. Tränen wackeln mit. Du schaffst es, sagt Lila, nimmt ihre Taschenlampe, zieht mich hinter sich her. Wir stolpern zwischen Bühnen und Dekorationswand entlang, zur linken Bühnenseite, da wo die Wendeltreppe zur Ballettgarderobe anfängt. Weit oben zwischen den Prospekten schwache Notlichter wie Sterne hinter dünner Wolkendecke. Der Vorhang summt hoch, rasch, zieht die Haut ab. Hilfe, will ich sagen, Hilfe. Stichwort, der Weg ist lang, länger, nimmt kein Ende. Am Schreibtisch des Oberkommissars bleib ich stehen, salutiere. Er stiert mich an, weiß nichts, hat vergessen, Wort, Platz, Anfang, Ende. Sie klatschten, klatschten immer noch. Der Oberkommissar öffnet den Mund. Ich höre nichts, ich spreche, höre nichts. Ich habe einen Satz vergessen, welchen, zu spät. Der Oberkommissar gibt falsches Stichwort, ich überspringe zwei Sätze. Dann Amici. Nach dem Duett Applaus, Umzug, Lederlappen, Reißverschluss, Lila reibt Handgelenke mit Eisstück. 3 Stunden später in russischer Wohnküchendekoration, ich auf Klavier sitzend, Tänzer, Chor, neben, vor, hinter mir. Über ihre Köpfe hinweg sehe ich Amici. Im Tumult stumme Liebesszene, Ninotschka und Kapitalist. Sie sinken sich in die Arme, Finale, Vorhang. Wir stehen in langer Reihe wie Olympiamannschaft, verneigen uns gruppenweise, einzeln, haben es probiert gestern Nacht noch, für alle Fälle, Takt für Takt, Schritt für Schritt. Don steckt mir eine angerauchte Zigarette in den Mund, der Feuerwehrmann geht vorbei, sagt nichts. Lila gibt mir ein Whiskyglas, wir stehen hinterm Vorhang, Fotografen stürmen die Bühne, blitzen in unsere schweißüberströmten Gesichter. Marlene umarmt mich, flüstert, lächle. Meine verschmierten Hände hinterlassen Abdruck auf Marlenes weißem Schillernden. Der Garderobengang ist vollgestopft, die Wassereimer mit Sträußen umgekippt. Das Wandtelefon neben der Bühnentür klingelt pausenlos. Marlene sagt, ich erwarte dich bei Sardis, 1. Stock. Hab kleine Party vorbereitet. Otto Preminger's Kahlkopf vor mir, Otto der große Filmregisseur Wiener. Bravo, sagt er, du hast es geschafft. Sai turnt über Eimer, Ernie steht an Schrank gequetscht. Ich werde umarmt, geschüttelt, gedrückt. Auf die Zeitungen kommt's an, sagt Sai, aber dass es ein Erfolg war, müssen sie schreiben und wenn sie platzen, ruft Arthur über Abendfrisuren, Ohrringe, Pelzschultern, Smoking-Schultern hinweg. Vor der Bühnentür stehen Autogrammjäger, sie klatschen und singen die Lieder aus der Show. Lila legt Blumenbündel ins Taxi. Schiebt mich auf den Sitz, wir fahren 2 Blocks bis zur 44th Street. Vor Sardis Restaurants stehen Autos in 3er Reihen. 2 Polizisten pusten wütig in Trillerpfeifen. Nerz Chinchilla drängt vor Eingang. Der Portier steht mit verschränkten Armen, lässt weder rein noch raus. Miss Neff, flüstert er fragend, öffnet die Tür, hält Vorhang beiseite. Erfolgssignal. Im 1. Stock sitzen sie und lesen, sehen nur einmal hoch, lesen weiter. Marlene sagt, Atkinson schreibt gut, sie faltet die große Times zusammen, bestellt Champagner. Plötzlich ist es mir gleichgültig. Keine Freude, keine Aufregung, Stille, Leere, Müdigkeit. Marlene sagt, in Philadelphia war es besser. Es war ein Theaterstück mit Musik. Preminger sagt, genieße den Erfolg. Ich habe Philadelphia nicht gesehen, mir hat's gefallen und allen anderen auch. Er hebt sein Glas auf 2 Jahre mindestens. Der Champagner macht mich betrunken, wuselig, traurig, betrunken. Ein Agent sagt, freu dich doch, du bist jetzt die Größte. 4 bringt mich ein Taxi nach Haus. Der Hotelportier gratuliert mir, die Telefonistin, Kopfhörer um den Hals gelegt, sieht hinterm Schaltbrett hervor, sagt, great. Die Wohnung gleicht einer Blumenhalle 3 Tage vor Ostern. Auf dem Kaffeetisch liegt ein Päckchen, Cartier-Uhr, goldener eingraviert. To Hildegard with love, Louise und George Kaufmann. In der Premiere waren sie nicht. 10 sagt die Überseevermittlung Gespräch aus Deutschland, Miss Neff. Und Gratulation zum Erfolg. Die Zeitungen rufen an, die Stimmen weit, krächzig, wie alte Grammophonplatten. Was empfinden Sie? Was haben Sie im Augenblick an? Feiert ihr noch? Wir sind stolz auf unsere Hilde. Erfolg, Broadway-Erfolg. New York verwöhnt mich, zeigt mir das Erfolg willkommen, neidet nicht, mäkelt nicht. Broadway-Star heißt, der immer parate Tisch im überfüllten Restaurant, Zahnarzt am spielfreien Sonntag, Taxi im Platzregen mit Präsidentenarm in Arm in Fotolinsen lächeln, Interviews, Radioshows, Fernsehshows, Gesangsstunden, Tanztraining, gesund bleiben, pünktlich sein, Stimme schonen, nie Hilde, immer Miss Neff. Einladungen schriftlich gedruckt 4 Wochen zuvor. 8 Vorstellungen in der Woche. Ausverkauft monatelang. Am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 4.30 Uhr Steak und Salat. 4.45 Uhr bis 6 Uhr Schlaf. 6.30 Uhr Tee mit Honig. 7.10 Uhr Taxi. 7.20 Uhr Theater. Einsingen, schminken, anziehen. Mittwoch, Sonnabend das Gleiche, 3,5 Stunden vorverlegt. 1. Vorstellung 6 Uhr beendet. Tee in Garderobe, Schlaf auf Armeepritsche. 1/2 Stunde vor Beginn hat jeder im Theater zu sein, auch Tänzer, die 20 Minuten vor dem Finale auftreten. Nervös bin ich noch immer. Wenn der Lautsprecher klickt und 15 Minuten quakt, sterben Fingerspitzen ab, winselt etwas zwischen Rippen, wird Memme genannt, winselt weiter, bis der Scheinwerfer mich trifft, ich dem Oberkommissar Meldung mache. Wenn du keine Angst mehr hast, wirst du schlecht, sagt Henry. Nachdem wir über 200 Vorstellungen gespielt hatten und die Show weiterhin für Monate im Voraus ausverkauft blieb, geschah zu ungefähr gleicher Zeit Folgendes. Ich wurde von einer Gruppe junger amerikanischer Maler zum ausdrucksvollsten Gesicht der New Yorker Theaterwelt gewählt. Das American Journal beschrieb mich als Bereicherung der amerikanischen Bühne. Die Silk Stockings Langspielplatte hatte einen erfolgreichen Start. Die größte Berliner Tageszeitung widmete Deckblatt, Überschrift und 2 Innenseiten der unvorstellbaren Pleite der Hildegard Knef in New York. Berlin war weit und mit einem Anflug von Gönnerhaftigkeit und Altruismus wischte ich die Windmacherei beiseite. Als der Same des Zeitungsunkrauts jedoch auf zahllose deutsche Kassetten überzuspringen begann, empfand ich den Unmut der Verleumdeten. »Was nagt an dir?«, fragte Amici in mein humorloses Schweigen hinein. »Der deutsche Pressewurm«, maulte ich, gerade als Tyrone mit einem ledergerahmten Bild, auf dem ein breit gedrucktes »Plane« und ein in Ermangelung von Platz zusammengequetschtes »Im Voraus« stand, um Hammer und Nagel ansuchend durch die Tür trat. »Pack's wieder ein und versuch es morgen nochmal, die Kraut ist miese, Petrich«, sagte Amici. »Erzähl, Väterchen«, gurrte Tyrone. Als ich einige Überschriften und Bildunterschriften übersetzt hatte, sahen sie sich an. »Also das verstehe ich nicht«, sagte Amici. »Jeder andere Ausländer hätte sämtliche Segenswünsche seiner Landsleute und nach dem Erfolg Hosianna-Geschrei.« »Warum verklagst du sie nicht?«, fragte Tyrone. »Das deutsche Recht ist nicht so«, sagte ich. »Das Einzige, was ich erreichen würde, ist ein Dementi auf letzter Seite in Briefmarkengröße, so zwischen Wellensittich entflogen und Fahrrad zu verkaufen.« »Was macht's dir schon aus?«, sagte Tyrone. »Willst du etwa wieder da leben?« Er fragte es, als hätte ich den Wunsch kundgetan, in die äußere Mongolei zu übersiedeln. Weder hast du antideutsche Interviews gegeben, noch hattest du irgendwelche Tratschereien hier. Wieso sind sie gehässig? Keine Ahnung. Provinzkram, sagte Tyrone und bestellte zwei doppelte Black Label. Schadenfreude, sagte ich, und wenn man keinen Schaden hat, dann muss man ihn zufügen, um schadenfreudig sein zu können. Es war schwer, Schadenfreude ins Englische zu übersetzen. Das Wort existiert nicht in der ansonsten recht fantasievollen, präzisen, auch an Schimpfwörtern reichen Sprache. 6. Mai 1970. Vor 2 Jahren sagte ich zu Dr. Syrene, und wenn ich in 8 Wochen in ihrer Klinik sein werde, so bitte ich sie, mich mit recht vielen Damen zusammenzubringen, die 2x täglich, selbst der Chefarzt schwört, dass die Geburt meines Jungen die schlimmste war, die er je erlebt hat, sagen. Dr. Syrene grinste und sagte, ich werde mich bemühen. Es war 10 Tage später, morgens um 6.15 Uhr, dass 2 Fahrer des Krankenwagens die Trage, auf der ich lag, im Nebenraum des Operationssaals absetzten. Dr. Syrene trug einen knöchellangen Kittel und eine Operationshaube. Neben ihm standen 2 junge Ärzte und 3 Schwestern. »Es ist 7 Wochen zu früh«, sagte ich. »Müssen Sie operieren?« »Ja«, sagte er. 6.25 Uhr. Ich sehe hellgrüne Wände, Lichtkreise aus Deckenlampe, Gestell mit Tuch vor Gesicht, suche die Augen des Arztes, der Narkoseärztin, spüre Nadel in linker Armbeuge, 2 Flammenschnellen hoch, schmal mit gelben Spitzen stehen wie Klingen, auf ihnen springt schriller Ton, verlischt hinter Augäpfeln. Ich ersticke, will ich sagen. 7.20 Uhr. Zuerst sind es Stiche in Handrücken, Nadeln an Plastikschlauch. Schlauch mündet in Glasflasche, an Metallbügel hängend. Mein Kopf ist schwer, schwerer Kopf zieht schweren Körper vom Tisch, gleitet in Heizungsrohre, wird 1 mit Heizungsrohren. Dann beginnt es, Millimeter um Millimeter, beginnt bei den Fußsohlen, schneidet Nerv für Nerv, Zelle für Zelle, schneidet bedächtig Knöchel, Spann, Wade, Kniescheibe, schneidet in frische Narbe, tötet Schmerz, läuft zum ersten Rippenbogen, schneidet, schnippelt Rücken, trennt ab, methodisch siegessicher. Ich sterbe, sage ich, höre mich sagen, weiß, dass das Sterben ist. Sie haben eine schöne, gesunde Tochter, rufen sie. Sie lügen immer, wenn man stirbt. Ich sterbe, sage ich. Sie antworten nicht, es schneidet. Klar, kühl, sicher, Millimeter um Millimeter. Nicht schmerzlos, nicht rasch, nicht bewusstlos. Exakt, korrekt, planvoll. Eine Stahltür schlägt zu, schließt Kopf weg. Vor Stahltür Stimmen, dahinter nichts. Wacher, klarer Kopf im Nichts. Kopf ohne Körper hinter Stahltür. Weiß, dass er stirbt, weiß, dass Nase zuckt, Lider zittern, lang werden. Es schneidet, Zahn für Zahn, Gaumen, Zunge. Pedantischer Tod, ordentlicher Tod, Zelle für Zelle. Befund, Uterusatonie, Versagen der Blutgerinnung, Nierenversagen, Kreislaufzusammenbruch. Ich sehe Tonio, Sonnenstrahl wischt über Stirn. Du hast eine Tochter, sagt er. Ich glaube ihm, will es glauben, glaube nicht. Wo ist sie? In einer anderen Klinik. Sie mussten sie in eine Kinderklinik bringen. Sie ist gesund, sie ist schön, glaube mir. 16.05.1968. Befund, Magen-Darm-Atonie, Dauertropfinfusion, Magenschlauch, Makomar-Behandlung. 23.05.68. 5.10 Uhr, Platzbauch. 5.20 Uhr, Narkosespritze in linke Armbeuge. 15 Uhr, Befund, Atemdepression, Lofan-Behandlung, starke Schmerzen, Umkehreffekt bei dämpfenden Mitteln. Meinem Bett gegenüber hängt ein Bild, Farbfoto, Weihnachtsstern, Christstern. Ich sehe Würmer aus Christstern kriechen, fette braune, Stern wird Fratze, Blatt, blutiges Maul. Blutiges Maul wächst über Rahmen hinweg, sucht mich, tastet, taumelt auf mich zu. Vor Lachen sterben, vor Angst sterben, vor Glück sterben. einsames Sterben, anderes Sterben, nicht mitzuteilendes, bleibendes, immer gegenwärtiges, aufgeschobenes, wartendes. Hinter Fassaden Stahltür. Trotz der Suche, trotz Meditation, trotz des Gelesenen und Erfassten, trotz Joan Grant und Bishop Pike, ihren Begegnungen mit dem Jenseits, trotz Gordon Turner, Freund Gordon, fähiger, kluger, weiser Gordon, trotz Meditationen die Stahltür. Sein Gesicht hatte ich gesehen, Kopf geneigt, Augen geschlossen. Lektion im Sterben. Unordentliches Leben, ordentliches Sterben. Verblutend schöner Tod, sagen die, die leben. Ich kann das Leben nicht ertragen, sagen die, die leben. Wer bereitet uns vor auf die Überquerung? Überquerung von wo zu wo? Sterbensmüde, sagen sie, sterbenswach, sage ich. Wir werden sterben und wollen vom Sterben nichts wissen. Um vier kichert die erste Taube, weckt die Taubenkommune, sie kichern mich in den Schlaf. Die Operationsschwester kommt, erneuert Umschläge auf geschwollenen Armen. Ich habe ihre Tochter in den Händen gehalten, sofort nach der Geburt, sagt sie und neigt sich zu mir hinunter. Ich habe sie abgenabelt, es ist ein gesundes Kind, glauben Sie mir. Es lebt, es setzt sich durch. Ich bin 30 Jahre dabei, ich weiß, was ich in der Hand habe, wenn es aus dem Bauch kommt. Es ist ein gesundes Kind und ein gutes Kind, es hat einen guten Charakter. Wir wissen das, wenn wir es halten. Am ersten Schrei erkennen wir sie. Sie ahnen nicht, wie oft ich Eltern sagen möchte, das ist nichts, das wird ein böser Mensch. Sie setzt sich auf einen Hocker, sieht auf ihre Hände, massiert die Knöchel. Sie waren schlimm dran, eine Stunde lang hatten sie kaum eine Chance. Syrene hat sie angeschrien, sie sollen nicht aufgeben. Das weiß ich nicht mehr. Aber wir wissen es, es hat sie zurückgeholt, ihr Jähzorn hat sie zurückgeholt und einiges andere auch. Sie reibt ihre Augen, schiebt die Lider hin und her, achtlos wie ein Kind im Halbschlaf, sagt, wir haben bis jetzt operiert, zwei Jungen rasen auf Motorrädern in ein Auto, frontal, übel zugerichtet, blöd sind sie, man sollte ihnen den Hintern versohlen. Sie hält ihre Armbanduhr an die Nachttischlampe, steht auf, kriegen noch drei Kinder heute Nacht. Sie fühlt meinen Puls, steckt die Armbanduhr in die Kitteltasche, sagt, versuchen Sie ein wenig zu schlafen, geht langsam müde zur Tür. 24.05.68, 22 Uhr. Tonio, Dr. Syrene neben meinem Bett sitzend. Dr. Syrene sagt, was um alles in der Welt kann noch passieren? Er trinkt einen Whisky, sein Gesicht ist grau. Ich habe Wadenkrämpfe, sage ich über das Zischen der Sauerstoffflasche und des Mentholzerstäubers hinweg. Dr. Syrene starrt mich an, steht auf, geht wortlos aus dem Zimmer. Zwei Schwestern kommen leise, eilig, resolut, ziehen Decke weg. Was ist? Fragt Tonio. Thrombosegefahr, flüstert die Jüngere. Dr. Syrene ist wieder da, mit ihm der Chefarzt Dr. Sebald und Dr. Sentner. Sie tragen Infusionsflaschen, ziehen Injektionen auf, stechen in linken und rechten Oberschenkel. Die Laborantin kommt, piekt in Fingerkuppen, hält Glasscheibchen unter Bluttropfen. Dr. Syrene sieht mich an wie ein vergrämter Vater, der ein Bettnässer zum Sohn hat. Ich muss lachen, die Schwester stemmt die Hände auf meinem Bauch, murmelt. Sie dürfen nicht lachen, auf gar keinen Fall dürfen Sie lachen. Christina war 5 Wochen alt, als ich sie zum ersten Mal sah. Ich sah sie durch die Scheiben der Frühgeburtenabteilung und des Inkubators. Es wird schwer sein, sie nicht anfassen zu dürfen, hatten sie gesagt. Nein, es ist nicht wahr, nichts ist schwer. Solange sie atmet, solange du atmest, solange ich atme. Hildegard Knef las die letzte Folge aus ihrer Autobiografie Der geschenkte Gaul, Regie Axel André, eine Produktion des Funkturm Verlages aus dem Jahr 1999. Ja, nachdem Hildegard Knef nun 10 Vormittage bei uns gelesen hat, soll sie zum Abschluss dieser Lesezeit auch singen. Da ist der Weg, der letzte, den wir gingen. Da ist die Bank, da sagtest du Adieu. da steht der Baum, an dem die Blüten hingen, die du mir gabst, doch jetzt liegt darauf Schnee. Aber schön war es doch, aber schön war es doch, und ich möchte das noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau, sowas kann es doch einmal nur geben. Es ging vorbei wie Filme auf der Leinwand. Das Licht geht an und alles ringsumher ist wie ein Buch mit goldbedrucktem Einband. Doch seine Seiten sind so grausam leer. Aber schön war es doch, aber schön war es doch, und ich möchte das noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau, sowas kann es doch einmal nur geben. Ich kenn die Fragen, die du einmal fragtest. Ich hab die Antwort hier im Herzen drin. Ich hör das Wort, das du mir einmal sagtest. Doch leider hat's für mich nun keinen Sinn. Aber schön war es doch, aber schön war es doch, und ich möchte es noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau, sowas kann es doch einmal nur geben. Aber schön war es doch, aber schön war es doch, und für dich steht die Tür immer offen. Doch ich wage es nicht, doch ich wage es nicht, doch ich wage es nicht mehr zu hoffen.